بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، heute ist ein grauenhafter Tag, denkst du dir. Deine Freundin hat dich verlassen, die du so sehr geliebt hast. Sie hat einen anderen gefunden, hat sie dir gesagt, und ist abgehaut. Du liebst sie doch so sehr, wie kann sie nur sowas tun? Du wolltest doch mit ihr eine Zukunft aufbauen. Sie hat einen gefunden, der ihr mehr Freiraum lässt, meint sie. Du bist viel zu eifersüchtig, du lässt sie nicht mal mit ihrem besten Freund tanzen gehen und ihren Pitbull magst du auch nicht. Noch dazu hast du ihren Geburtstag vergessen und außerdem hat er sowieso einen viel größeren Bizeps und einen schöneren Körper als du. Jetzt hat sie dich echt fertig gemacht. Jetzt kann nur mein richtiger Whisky helfen, denkst du dir und greifst zum Regal, wo du deine Medizin für Depressionen gelagert hast. Du trinkst und trinkst, aber deine Trauer geht nicht weg. Also entscheidest du dich, in die Disco zu fahren. Vielleicht kommst du ja dort auf andere Gedanken. Mit den letzten 20 Euro, die du noch hast, fährst du los. In der Disco angekommen, stellst du dich deprimiert hinter die Bar. Du denkst dir, vielleicht kann mich ja eine hübsche Frau aufheitern und fängst an, deine besten Anmachsprüche auszupacken. Die einzige aber, die deine billigen Anmachsprüche cool findet, ist ein Typ, der sich Petra nennt. Als du dann schließlich die Freundin von einem albanischen Drogendealer anbaggerst, ist dieser Discoabend zu Ende. Du wirst ordentlich geschlagen und findest dich in der Lacke am Parkplatz vor der Disco wieder. Als du dir dein Blut mit dem Wasser der Lacke vom Gesicht wischt, drehst du dich auf den Rücken. Du erblickst den weiten Himmel. So als hättest du ihn das erste Mal gesehen. Da muss doch mehr dahinter sein, murmelst du vor dich hin und beginnst lange nachzudenken. Du hast die Natur betrachtet und du hast gesehen, dass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Tag und Nacht wechseln sich nicht zufällig ab. Die Erde dreht sich immer in dieselbe Richtung. Die Sonne ist immer in der richtigen Entfernung zur Erde, sodass du weder verbrennst noch erfrierst. Immer wieder regnet es, sodass Getreide und Früchte gedeihen können. Im Mutterleib hast du durch den Nabel geatmet, dann durch deine Lungen. Bei deinen Augen brauchst du keine Einstellungen zu machen, sie passen sich der Entfernung von alleine an. Dein Blut musst du dir nicht händisch durch den Körper pumpen, sondern es geht automatisch. Du hast erkannt, dass du einen Schöpfer, einen gewaltigen Herrn hast. Du beginnst nun deine Reise zur Wahrheit. Auf deiner Suche nach deinem Herrn liest du den Koran und erkennst, dass er das Wort deines Herrn sein muss. Die gewaltige Sprache, die Widerspruchslosigkeit, die vielen wissenschaftlichen Wunder, die Beschreibungen der Menschen, die Ruhe des Herzens während seiner Lesung und vieles mehr, du hast die Wahrheit gefunden. Mit sehnsüchtigen Herzen sprichst du die Worte aus, die dich vor ewiger Strafe in Jahannam schützen werden. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ein Riesenstein fällt dir vom Herzen. Demütig und weinend stürzt du vor Allah nieder. Du dankst ihm dafür, dass er dich rechtgeleitet hat und bittest ihn um Vergebung. Du flehst ihn an, dass er dich festigt auf diesem Weg. Denn du hast schon den Vers des Allerbarmers gelesen. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn sie bloß sagten, wir glauben, und meinen sie, sie würden nicht auf die Probe gestellt, und wir stellten doch die auf die Probe, die vor ihnen waren. Also wird Allah gewiss die erkennen, die wahrhaftig sind, und gewiss wird er die Lügner erkennen. Dann hast du noch die Aussage vom Besten der Geschöpfe, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelesen, als er sagte, das Höllenfeuer wird hinter den Gelüsten verborgen und das Paradies wird hinter den verhassten Dingen verborgen. Allah hat dir gezeigt, dass der einzige Sinn in unserem Leben darin besteht, ihm zu dienen. So sagte er, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe Dschinn und Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Du verrichtest deine Gebete und bemühst dich darin, demütig vor Allah zu stehen. Und vom leeren Gerede hältst du dich fern, denn du willst unter den Erfolgreichen sein, den Mu'minun, wie sie dein allmächtiger Herr beschreibt. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Wahrlich, erfolgreich sind die Gläubigen, die in ihren Gebeten voller Demut sind und die sich von allem leeren Gerede fernhalten. Du suchst nicht das Glück in irgendwelchen Gütern dieser Dunya, noch in einer schönen Frau oder in einer großen Familie. Du weißt, dass alles auf dieser Dunya vergeht, doch Allah subhanahu wa ta'ala ist ewig und stirbt nie. Was hat es für einen Sinn, nach etwas zu streben, das jeden Moment zu Ende sein kann und das dem Herzen keine Ruhe gibt, denkst du dir? Du hast die Worte Allahs gehört, als er sagte, in der ungefähren Bedeutung, wisset, dass wahrlich das diesseitige Leben nur ein Spiel und ein Zeitvertreib ist, und ein Prunk und Gebrale unter euch, und ein Wettrennen um Vermehrung von Gut und Kindern. Es gleicht dem reichlichen Regen, dessen Pflanzenwuchs den Sehern gefällt, dann verdorrt er und du siehst ihn vergilben, hierauf wird er brüchig, und im Jenseits gibt es eine strenge Strafe, aber auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen, und das diesseitige Leben ist nichts anderes als eine Nutznießung, durch die man sich betören lässt. Ständig gedenkst du der Größe Allahs und seiner Macht, seiner Rahma und seiner Strafe. Wenn du Allah gedenkst, fühlst du das Glück und die Ruhe in deinem Herzen. Die Nähe deines Herrn zu spüren, ist das schönste Gefühl auf dieser Dunya für dich. Dein Herz ist erfüllt von der Liebe zu Allah. Du weißt, dass das Glück und die Ruhe durch das Gedenken Allahs und durch die guten Taten und durch das Vermeiden der Sünden kommt. Allah sagt im Koran, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dem, der recht handelt, ob Mann oder Frau, und gläubig ist, werden wir gewiss ein schönes Leben gewähren, und wir werden gewiss solchen Leuten ihren Lohn nach der besten ihrer Taten bemessen. Und الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. Es sind jene, die glauben und deren Herzen Trost finden im Gedenken an Allah, wahrlich im Gedenken Allahs werden die Herzen ruhig. Reden tust du nicht viel, außer dass du deinen großartigen Herrn erwähnst. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, redet nicht viel, ohne Allahs zu gedenken, denn viel Reden, ohne Allahs zu gedenken, ist Hartherzigkeit. Von den Menschen am weitesten entfernt von Allah ist der Hartherzige. Ständig hast du nach den Durus und den Sitzungen, wo Allah erwähnt wird, Ausschau gehalten und sie aufgesucht. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, nie versammeln sich Leute in einem der Häuser Allahs, um Allah zu gedenken, ohne dass die Engel sie mit ihren Flügeln beschützend umgeben, Allahs Barmherzigkeit sie bedeckt, Sakina auf sie herabkommt und Allah ihrer gedenkt. Du wolltest unter denen sein, die den höchsten Rang bei Allah Yawm al-Qiyamah haben. Dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam wurde folgende Frage gestellt. Welcher Diener Allahs ist der Beste und hat den höchsten Rang bei Allah am Tage der Auferstehung? Er sagte, alle, die Allahs häufig gedenken. Und die Vergebung von Al-Rafur hast du immer angestrebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. O ihr, die ihr glaubt, wendet euch in aufrichtige Reue zu Allah, vielleicht wird euer Herr eure Übel von euch nehmen und euch in Gärten führen, durch die Bäche fließen. Dem Tod gedenkst du auch ständig, denn er macht das Herz weich, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es auch befohlen, als er sagte, gedenkt häufig dem Zerstörer der Genüsse. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Herzen werden rosten, so wie Eisen rostet, wenn Wasser damit in Berührung kommt. Jemand fragte, Allahs Gesandter, was kann sie wieder reinigen? Er antwortete, häufige Erinnerungen an den Tod und häufiges Lesen des Koran. Dass der Tod schlimme Schmerzen beinhaltet, ist dir klar. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam als bestes Geschöpf und ohne Sünden beim Tod Schmerzen hatte, was wird dann mit dir sein? Du fürchtest die Prüfung, wenn du am Sterben liegst, und der Schaitan dir erscheint und der dich in einem Moment der Schwäche dazu bringen will, dass du als Kafir stirbst. Du kennst es doch gut, wenn du starke Kopfschmerzen oder ähnliches hast, dass du dann aggressiver bist und dein Sabr vielleicht schwächer ist als sonst. Wenn du nicht vorbereitet dafür bist, dann stirbst du vielleicht mit Hass auf Allah, deinen Herrn, und dann kann dir niemand mehr helfen und du hast alles verloren. Du fürchtest den Tag, an dem dir Malakul Maut erscheint, mit Feuer aus seinem Mund und seiner Nase und seinen Ohren, und dir deine Seele gewalttätig aus deinem Leibe reißt, wie wenn ein Kamm durch nasse Wolle gezogen wird. Wenn du in den Abgründen der Todesschmerzen liegst und wie in einem Rausch bist, komplett verwirrt und orientierungslos, hörst du Schluchzen und Jammern deiner Angehörigen und du weißt, dass bald einer von zwei Sätzen zu dir gesprochen wird, die dein ewiges Leben entscheiden werden. Entweder, komm heraus, o du gute Seele, zur Zufriedenheit Allahs, oder komm heraus, du schlechte Seele, zum Zorn Allahs. Du fürchtest Allah und betest demütig um seine Hilfe. O Allah, hilf mir. und festige mich während des schmerzhaften Sterbens. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. Und würdest du nur sehen, wenn die Unrechtbegehrenden sich mitten im Todeskampf befinden, während die Engel auf sie einschlagen, liefert eure Seelen aus, heute werdet ihr mit der erniedrigenden Peinigung entlohnt. Und وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Und es kommt die Benommenheit des Todeskampfes mit der Wahrheit. Das ist das, vor dem du zu fliehen versuchtest. Alhamdulillah. Nachdem du Muslim geworden bist, hast du dich bemüht. Du versuchst demütig zu beten, du fastest im Ramadan, du versuchst deine Zunge vom Gerede zurückzuhalten, wo nicht Allah erwähnt wird. Du erwähnst Allah oft und gedenkst ihm viel im Herzen und mit der Zunge. Den Tod versuchst du dir immer zu vergegenwärtigen. Du liebst die Mu'minun und du hasst die Kuffar. Deinen Charakter versuchst du an den deines großen Vorbildes, dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzupassen. Du spendest auf dem Wege Allahs so viel du kannst und du versuchst Allah mit vielen freiwilligen Gebeten näher zu kommen. Du verachtest nicht die kleinste gute Tat und du fürchtest und hältst dich fern von der kleinsten Sünde. Den Koran liebst du am meisten von allen Wörtern und ständig strebst du danach, mehr Wissen im Islam zu erlangen. Allah ist dein erster und letzter Gedanke am Tag. Du verbietest das Rechte und verbietest das Unrecht und du rufst mit Weisheit und bestem Argument zu deinem Dien auf. Und du weißt auch, dass du alles das nur tun konntest, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir gnädig war und dich recht geleitet hat. Deswegen spürst du keinerlei Stolz oder fühlst dich nicht den anderen überlegen, noch dazu fürchtest du, dass Allah deine ganzen Werke nicht annimmt und du fürchtest die Augendienerei. Die Fitna, der Murji'a und der Khawarij hast du überstanden und hast dich zu keinem von ihnen geneigt. Die Sekten hast du alle verlassen, genauso wie die Leute, die sich der Dunya ergeben haben. Deine Seele zu retten ist dein größtes Anliegen und andere ermahnst du nur für Allahs Wohlgefallen. Möge Allah es von dir annehmen, ja fulan. Eines Tages, während du in der Moschee sitzt und den Dhikr des Abends machst, denkst du wieder mal über das Jannah nach. Du denkst an seine weiten Täler, Flüsse aus Milch, Honig und seine schönen Frauen, an die Brüder, die du dort besuchen wirst, an seinen Boden aus Misk und Safran und seine Paläste aus Gold und Silber. Du denkst dir, wäre es nicht schön, wenn man das einfach kaufen könnte? Und was wäre denn sein Preis? Dieser Preis wäre sicher sehr hoch, denkst du dir. Plötzlich, als du im Koran blätterst, fällt dir eine Eier auf. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet, ein Versprechen bindend für ihn in der Tora, im Evangelium und im Koran. Und wer hält sein Versprechen getreuer als Allah, so freut euch eures Handels, den ihr mit ihm abgeschlossen habt, denn dies ist wahrlich der große Gewinn. Subhanallah, was für ein schöner Handel, denkst du dir. Du entschließt dich für diesen Handel, denn du handelst mit Allah. Du gibst ihm deine Seele und deinen Besitz, der sowieso ihm gehört, und er gibt dir dafür Jannah. Allahu Akbar. Fröhlich und mit Demut betest du Maghrib in Erwartung dieses großen Handels mit deinem Herrn. Aber Subhanallah, als du aus der Moschee rausgehst, spürst du plötzlich, wie dein Nefs zum Schreien anfängt. Du horchst genau hin, er schreit, ich habe Angst vom Sterben. Du ermahnst es und sagst ihm, O Nefs, mach dir keine Hoffnungen. Du musst von diesem bitteren Gefäß trinken, ob du hier bleibst oder gehst. O Nefs, Mut verkürzt das Leben nicht und Feigheit verlängert es nicht. Du erinnerst das an die Worte Allahs in ungefährer Bedeutung. Jedem Volk ist eine Frist gesetzt und wenn ihre Zeit gekommen ist, dann können sie sie auch nicht um eine Stunde hinausschieben, noch können sie sie vorverlegen. Und nie wird Allah jemanden Aufschub gewähren, wenn seine Frist um ist und Allah ist dessen wohlkundig, was ihr tut. O Nefs, Im Sterben sind schlimme Schmerzen, wahrlich, der Horror des Sterbens ist wahr, doch du merkst es nicht. Im Grab ist große Strafe, von dem nur die Rechtschaffenen ausgenommen sind. O Nefs, die Befragung von Munkar und Nakir im Grab ist ein Horror. Sie haben Augen wie Blitze und Stimmen wie Donner. Dann heißt es entweder immerwährende Glückseligkeit in Jannah oder ewige Strafe in Jahannam. O Nefs, der Shahid ist ausgenommen von all diesen Schwierigkeiten und Prüfungen, denn der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Shahid spürt von den Schmerzen des Getötetwerdens nichts aus seinem Stich. Also Nefs, sei ruhig und gelassen und verlasse dich auf Allah. Aber ich muss mich noch verbessern, ich bin noch schlecht, ruft dir der Nefs weiter zu. O Nefs, rufst du ihm zu, das, was du jetzt gesagt hast, ist, weil du dir ein langes Leben erwartest und weil du die Tauba verzögern möchtest. O Nefs, hör dir die Worte Allahs in der ungefähren Bedeutung. O ihr Menschen, wahrlich, die Verheißung Allahs ist wahr. Darum lasset euch nicht vom diesseitigen Leben betrügen und lasset euch nicht vom Betrüger über Allah betrügen. Wahrlich, Satan ist euer Feind, so nehmt ihn zum Feind. Er ruft seine Anhänger nur herbei, damit sie zu Bewohnern des flammenden Feuers werden. O Nefs, lässt du dich von der Dunya betören? Höre, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Ein Aufbruch am Tagesbeginn und eine Heimkehr am Tagesende auf dem Wege Allahs ist besser als die Welt und was sich darauf befindet. Und die Entfernung zum Paradies oder der Platz im Paradies, der Länge eines Bogens oder dem Platz unter deinen Füßen, ist besser als die Welt und was sich darauf befindet. Und wenn eine Frau von den Frauen des Paradieses über der Erde erscheinen würde, würde sie alles beleuchten, was sich zwischen den beiden befindet, und würde alles mit Wohlgeruch füllen, was sich zwischen den beiden befindet. Ihr Schleier allein ist besser als die Dunya und was sich darauf befindet. Ein Mann kam zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, rate mir. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, habe Taqwa, denn es ist der Kern alles Guten. Und mache Dschihad, denn es ist das Mönchtum dieser Umma. Und gedenke Allah und rezitiere den Koran, denn es ist Licht für dich in dieser Welt und man gedenkt dir in den Himmeln. Und halte deine Zunge zurück, außer vom Guten, denn damit wirst du Shaitan besiegen. Khalid ibn Walid radiallahu an sagte kurz vor seinem Tod, das Heiraten einer schönen Frau, die ich liebe, oder die frohe Botschaft über einen neugeborenen Sohn, sind mir weniger wert und sind weniger beliebt in meinem Herzen, als dass ich in einer eiskalten Nacht mit einer Armee darauf warte, den Feind am Morgen zu treffen. Ich rate euch den Dschihad. Stell dir vor, O Nefs, du bist mit deiner Gruppe unterwegs zu einer Schlacht. Du gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala ständig. Du hast ein bisschen Angst, aber dann fallen dir die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein. Jede Armee, die siegt oder heil zurückkehrt, hat schon 2/3 der Belohnung erreicht. Während die Armee, die verliert, Angst verspürt und verletzt wird, die volle Belohnung erreicht. Du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala, weil du genau weißt, dass Allah dich nicht im Stich lassen wird und dass sein Versprechen wahr ist. Du hast vom Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gehört, dass während sich die Schlachtreihen ordnen, die Tore des Himmels geöffnet werden und die Dua nicht zurückgewiesen wird. Abdullah ibn Amr sagte, soll ich euch nicht von dem Besten der Shuhada Yawm al-Qiyamah berichten? Er ist einer, der in der Schlachtreihe steht und wenn er den Feind erblickt, sich weder nach links noch nach rechts wendet, sondern sein Schwert nimmt und ausruft, O Allah, heute liefere ich dir meine Seele aus, um für meine vergangenen Tage gut zu machen. Dann wird er getötet. Er ist unter den Shuhada, die sich in den hohen Gemächern des Paradieses ausruhen, wo immer sie wollen. O Nefs, sind diese paar Minuten Sabr dir zu viel für Jannah? Weißt du nicht, dass die Horonain in den untersten Himmel kommen, um dir zuzuschauen während der Schlacht? Wenn sie dich standhaft sehen, sagen sie, O Allah, festige ihn. Und wenn du den Rücken kehrst, dann wenden sie sich von dir ab. Wenn du getötet wirst, kommen sie zu dir herunter und wischen dir den Staub vom Gesicht. Und hast du nicht den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehört, als er sagte, der beste Dschihad ist der, in dem dein Pferd getötet wird, so wird dein Blut vergossen. Stell dir vor, wie es wohl sein wird, wenn du einen Stich verspürst und plötzlich dein Reich siehst und die Horonain dir zuwinken. In der Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'uha. Beim Lotusbaum am äußersten Ende, an dem das Paradies der Geborgenheit liegt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr also Allah bittet, so bittet um Al-Firdaus. denn dieser liegt mitten im Paradies und auf der höchsten Ebene des Paradieses. Und darüber befindet sich der Thron des Rahman und dort entspringen die Flüsse des Paradieses. Allahu Akbar rufst du. O Allah, führe mich in Jannatul Firdaus, ya Arhamur Rahimin. Als deine Seele nun zu Allah aufsteigt, siehst du deinen Körper daliegen. Du steigst auf in den Himmel deinen Hurun Ain entgegen. In großer Vorfreude fliegst du und siehst die Erde immer kleiner werden. Du fliegst durch die Galaxien und Himmeln, siehst die Engel überall, wie sie dich grüßen. Assalamu alaikum, o du gute Seele, rufen sie dir mit ihren schönen Stimmen zu. Als du ganz oben angekommen bist, siehst du schon die Tore von Jannah. Wahrlich, sie haben Türflügel, die sich schließen und öffnen. Ihre Breite ist großartig und es wird erwähnt, dass zwischen ihnen ein Weg von 40 Jahren liegt. Es wird über die Tore gesagt, dass man bei ihnen das, was außerhalb liegt, von innen her sehen kann und das, was innerhalb liegt, kann von außen her gesehen werden. Die Tore sprechen, werden angesprochen und verstehen dabei, was man zu ihnen spricht. Das Paradies ist überwölbt. Al-Firdaus ist der oberste, der breiteste und der mittlere Teil. Sein Dach ist der Thron. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Mauer des Paradieses ist so beschaffen. Ein Ziegelstein aus Gold, einer aus Silber, ihr Mörtel aus Misk. Er sagte zu ihr, sprich, sie sagte, den Gläubigen wird es wohl ergehen. Und die Engel antworteten, wie selig du bist, du Heim der Könige. Wenn der Termin deines Eintritts nahe rückt, bereitet sich das Paradies darauf vor und beschmückt sich. Die Herzen der Jünglinge und Hurun Ain hüpfen und singen vor Freude über die Nachricht. Die Jünglinge kreisen um dich herum wie Kinder um einen geliebten Freund, der nach der Abwesenheit zurückgekehrt ist. Sie sagen zu dir, erfreue dich, denn Allah hat dir auf die verschiedensten Weisen Ehrenvolles bereitet. Einige der Jünglinge eilen zu deinen Frauen unter den Hurun Ain, um die Kunde zu verbreiten. Das ist der so und so, und sie nennen deinen Namen. Er ist nun zu euch gekommen. Die Hurun Ain werden fragen, habt ihr ihn gesehen? Und sie werden antworten, ja. Daraufhin trägt die Freude der Hurun Ain sie bis an die Türschwellen, dort werden sie warten. Wenn du das Paradies betrittst, wäschst du dich an einer Quelle vor seinem Tor, sodass dein Körper strahlen wird. Nachdem du das Paradies nackt betreten hast, wirst du durch den Baum Toba begleitet. Du wirst von Allah so bewirtet, wie der großzügigste Gastgeber seine Gäste bewirtet, wenn er für sie schlachtet. Der Stier des Paradieses, der an den Rändern des Paradieses geweidet hat, wird für dich geschlachtet. Ebenso wird ein Fisch gefangen, von dessen Leber die 70.000 essen, die ohne Abrechnung das Paradies betreten dürfen. Sein Fleisch wird ihre Beilage sein, während ihr Brot der Erdboden des Paradieses sein wird. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, am Tage des Gerichts wird der Erdboden ein einziges Brot sein, das Allah für die Paradiesbewohner mit seiner Hand umwendet, so wie einer von euch sein Brot umwendet, wenn er auf Reisen ist. Dies ist das Erste, was sie essen werden. Danach bestehen ihre Speisen und Getränke aus allen Arten von Fleisch, Früchten und Obst. Unter den Fleischsorten kann man Stiere, Schafe, Kamele, Fische und verschiedene Vögelsorten finden. Als du mal die erste Mahlzeit zu dir genommen hast, lehnst du dich an eine der überdachten Liegen. Der Bau des Paradieses blendet dich. Während du ihn betrachtest, fällt dir auf, dass sein Fundament aus wunderschönen, harmonischen Ziegelsteinen gebaut ist. Hier steht ein Zelt aus Perlen, dort ein Palast mit Ziegelsteinen aus Gold. Du siehst Gemächer von verschiedenen Farben, gelbe, rote, grüne. Du hebst deinen Blick zum Dach. Hätte Allah es nicht bestimmt, dass du dieses Licht aushältst, hättest du dadurch dein Augenlicht verloren. So sagst du nur, Alhamdulillah, der uns zu jenem geführt hat, und wir hätten nicht den Weg gefunden, wenn nicht Allah uns recht geleitet hätte. Als du dann beginnst, im Paradies spazieren zu gehen, fällt dir auf, dass du auf wunderschöne Perlen gestiegen bist. Du blickst weiter und kommst drauf, dass der ganze Weg, auf dem du gehst, aus Perlen besteht. Subhanallah. Der Weg ist am Rand mit wunderschönen Pflanzen geschmückt. Du fragst deine Diener, wie diese schönen Pflanzen heißen. Sie sagen dir, diese heißt Subhanallah, diese heißt Alhamdulillah, diese Pflanze heißt La ilaha illallah und die da drüben, Allahu Akbar. Du hast sie gepflanzt mit deinem Dhikr auf der Dunya. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, auf meiner Nachtreise traf ich Ibrahim a.s. Er sagte zu mir, O Muhammad, übermittle deiner Umma von mir den Salam und teile ihr mit, dass das Paradies einen Boden mit guter Erde und süßem Wasser hat und dass sein Land flach ist. Es wird bepflanzt mit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah und Allahu Akbar. Jetzt siehst du es alles mit eigenen Augen. Nie konntest du dir diese Schönheit jemals auch nur vorstellen. Du siehst verschiedenartige Bäume, manche von ihnen ähneln den Baumarten auf der Erde, manche überhaupt nicht. Du siehst leuchtende Bäume, schattenspendende Bäume, duftende Bäume, Obstbäume und vieles mehr. Du gelangst zu einem Baum, aus dessen Blüten Bekleidungen hervorkommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Toba ist ein Baum im Paradies. Seine Größe erstreckt sich über eine Wegstrecke von 100 Jahren. Aus den Blütenkelchen kommen die Kleidungen der Paradiesbewohner hervor. Die Äste der Bäume sind hochgewachsen und ihre Stämme sind aus Gold. Wenn du von ihren Früchten begehrst, senken diese sich herab und nähern sich dir, um sich danach wieder zu erhöhen. Jedes Mal, wenn du eine Frucht pflückst, wird sie an ihrer Stelle durch eine bessere ersetzt. Es gibt unter den Paradiesfrüchten Datteln, Granatäpfel, Feigen und vieles mehr. Außerdem ist die Frucht vielfältig in ihren Eigenschaften und in ihrer Form. Genüsslich isst du von einer Dattel, von einer schönen Palme, die du mit Subhanallah al-Azimi wa bihamdi gepflanzt hast. Die Dattel schmeckt viel besser als auf dieser Dunya. Subhanallah, sagst du, und nimmst gleich noch eine. Als du merkst, dass diese noch besser als die vorige schmeckt und dein seelisches Glück noch steigt, isst du mal für die nächsten 3 Monate weiter. Kein Stress, ich habe Zeit, denkst du dir mit einem Lächeln. Unter den Paradiesfrüchten gibt es keine schlechten oder guten, sondern alle sind von einer köstlichen Süße, ohne Steine, Kerne oder Samenkörner. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die Paradiesfrüchte sind mit Tonkrügen und Eimern zu vergleichen. Sie sind weißer als Milch, süßer als Honig, zarter als Butter und enthalten keine Kerne. Es ist sehr leicht, die Paradiesfrüchte zu erlangen, denn sie sind greifbar nahe. Du bedienst dich von ihnen im Stehen, Sitzen und Liegen, so wie an jedem Ort, an dem du dich aufhältst. Als dich einer deiner Diener daran erinnert, dass es noch schönere Dinge in deinem Reich gibt als diese Dattelpalme, entschließt du dich mal, einen Moment zum Dattelessen aufzuhören. Was ist denn schöner als das, fragst du ihn. Er sagt, komm, setz dich auf dein Pferd mit dem goldenen Sattel und den großen Flügeln, wir fliegen zu einem Palast. Wem gehört der, fragst du den Knaben. Dir natürlich, Meister, so wie alles in deinem Königreich. Alhamdulillah, rufst du, und kannst es kaum erwarten, deinen Palast zu sehen. Nun, bei deinem Palast angekommen, traust du deinen Augen nicht. So was Schönes hast du noch nie gesehen. Vor dem Palast ist ein riesiger Garten angelegt mit den schönsten Pflanzen und Bäumen. Deine Diener tummeln sich dort und haben schon ein 2 Kilometer langes Buffet für dich vorbereitet. Die Mauern deines Palastes sind aus glitzernden Juwelen und Smaragden gebaut und dein Name ist in goldener Schrift über dem Tor eingraviert. Die Diener freuen sich so sehr, dich zu sehen. Alle bewundern dich, denn du bist ihr König. Sie freuen sich an deiner Schönheit und lesen dir jeden Wunsch nicht nur von den Lippen, sondern schon vom Herzen ab. Einige Mauern sind transparent und du siehst, was drinnen ist. Die schönsten Betten und edelsten Polster, durchwoben mit Gold, am Buffet siehst du Trauben liegen, so groß wie Schafsböcke. Du setzt dich hin, lehnst dich an einen Baum an und ziehst dir dieses ganze Geschehen einfach mal in Ruhe an. Es vergehen so 70 Jahre. Aus deiner Bewunderung kommst du erst raus, als dir wer auf die Schulter klopft. Wer das wohl ist, fragst du dich. Du drehst dich um und Subhanallah, ein Licht strahlt dich an und eine Frau, die so schön ist, dass wenn du sie auf der Dunya gesehen hättest, du vor Freude gestorben wärst. Du siehst dein Gesicht, wie es sich auf ihrer zarten Wange spiegelt. Sie trägt 70 Kleider, aber du schaust ihr durch das Gewand bis auf ihre Beine. Ihre Brüste sind rund wie Granatäpfel und darüber steht geschrieben, der eine wie mich besitzen will, muss meinem Herrn Subhanahu wa ta'ala gehorchen. Plötzlich siehst du eine andere, die Al-Aina heißt. Sie ist noch schöner als die erste. Sie wird begleitet von 70.000 Dienern auf ihrer rechten und 70.000 Dienern auf ihrer linken. Sie ruft in einer wunderschönen Stimme: Wo sind die, die das Rechte geboten haben und das Unrecht verboten haben? Einer, ich war das Einer, rufst du. Dann ruft dir dein Diener zu: Keine Sorge, Meister, sie gehört dir. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Du kommst aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Du drehst dich wieder um und siehst einen Baum, der geschmückt mit Perlen und Smaragden ist. Unter ihm stehen Dienerinnen und singen: Wir sind die Zarten und werden nie unglücklich, und wir sind die Ewigen und sterben nie. Wenn die Bäume dies hören, schlagen sie die Äste aufeinander, so dass du nicht mehr wissen wirst, wessen Stimme schöner ist, die der Hurun Ain oder die der Bäume. Du rastest völlig aus. Du springst herum und freust dich und bestellst den besten Wein deines Reiches. Du gießt deinen Hurun Ain kräftig ein und du lässt dir ein riesiges Whirlpool bauen, wo du mit Al-Aina ein bisschen im Wasser planscht. Nachdem du sie dann mit in den Palast genommen hast und 200 Jahre mit ihr Spaß hattest, reitest du mal weiter und siehst wunderschöne Zelte, die an den Stränden gebaut sind. 60 Meilen hoch, darin sind 40 Zimmer. Du siehst Meere aus Wein, Meere aus Milch, Meere aus Wasser und Meere aus Honig. In sie münden die Flüsse. Du kannst es nicht erwarten, rennst über den Strand aus Moschus rein in das Meer aus Wein. Du weißt, du kannst nicht sterben und du kannst dich nicht verletzen. Deswegen schwimmst du mal weit raus. Mashallah, diese Aussicht mitten in diesem Meer, Allahu Akbar. Du tauchst mal tief runter und siehst dir die Korallen, Perlen und Fische an. Dann tauchst du wieder auf und wünschst dir eine Liege zum Ausruhen und schon ist sie da. Du sagst: Hey Liege, bring mich zu meinem guten Freund in der Dunja. Ich will mit ihm tratschen und auf ein paar Gläser Wein sitzen. Plötzlich steigt deine Liege auf bis in den Himmel. Oben im Himmel sitzt dein Freund auf genau so einer Liege wie du. Ein Tisch kommt angeflogen und ein riesengroßer Kübel aus Gold mit Tequila von Jannah kommt angeflogen. Ihr tut mal schön um die Wette trinken, genießt die Aussicht in 10 Kilometer Höhe über dem Meer und lacht so viel über blöde Geschichten, die in der Dunja passiert sind. Während ihr atmet, macht ihr automatisch das Bih. Ihr liebt euch jetzt noch viel mehr als auf der Dunja, denn Allah hat euch jeden kleinsten Hass oder gegenseitige Abneigung aus eurem Herzen genommen. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Und wir wollen hinwegnehmen, was an Groll in ihren Herzen sein mag. Brüderlich sollen sie auf Ruhe sitzen, einander gegenüber sitzen. Ihr beschließt, zum Markt zu gehen. Denn ihr habt gehört, dass es dort immer besondere Dinge zu sehen gibt und dass man dort immer schöner wird. Als ihr dort seid, weht ein angenehmer, leichter Wind, der wunderbar duftet. Ihr merkt, wie eure Gesichter auf einmal noch schöner werden und eure Glückseligkeit im Herzen ständig noch mehr zunimmt. Dann plötzlich wird es still. Euch wird gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gleich sprechen wird. La ilaha illallah. Dein Schöpfer wird sprechen, dem du alles zu verdanken hast. Wie wird wohl seine Stimme sein? Wie unendlich schön muss es sein? Welche Glückseligkeit muss man währenddessen fühlen? Sobald Allah subhanahu wa ta'ala beginnt zu sprechen, ist das Paradies komplett vergessen. All die Gaben, Schönheiten vergisst du, deine Seele ist am Höhepunkt seiner Glückseligkeit, als du hörst: Ar-Rahman, allam al-Qur'an, khalaq al-insan, allamahu al-bayan. Subhanallah, Ar-Rahman liest die Sura Ar-Rahman. Was für ein Glück, was für eine Ehre. Und dann das Allergrößte, was es gibt, nämlich, du siehst Allah subhanahu wa ta'ala ohne Schleier. Allah sagt im Koran: Wujuhun yawma idhin nadira, ila rabbiha nadira. Gesichter werden an diesem Tag strahlend sein, sie werden zu ihrem Herrn blicken. Und das ist das Größte, besser noch als das Paradies und alles, was darin ist. O Nefs, hast du nicht genug gehört, dass du jetzt aufhörst, dich an die Dunja zu hängen und dein Leben voll Allah subhanahu wa ta'ala widmest. O Nefs, bedanke dich bei Allah mit Gehorsam und guten Taten, dass er dich rechtgeleitet hat. O Nefs, wenn du dich abwendest von der Wahrheit und dem schweren Weg aus dem Weg gehst, dann wirst du trotzdem sterben und zu Allah zurückgebracht. O Nefs, tausche das Endliche für das Ewige. O Nefs, sei ruhig auf der Wahrheit, damit du zu deinem Herrn zufrieden zurückkehrst. O Nefs, geh den Weg in Richtung Jannah und geh den Weg der Rechtschaffenen und höre zum Schluss nochmal die Worte Allahs. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuhsharun. O ihr, die ihr glaubt, hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, das euch Leben verleiht, und wisset, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt und dass ihr vor ihm versammelt werdet. O Allah, führe uns den Weg in Jannatul Firdaus. Wa sallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.